Gedicht 28 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hier meine Briefe, tote, stumme Blätter. Und dennoch ist's, als lebten sie und bebten in meiner Hand, wie sie den Faden löst und zitternd in den Schoß sie gleiten lässt. Der sagt, er sah mich gern mal wie ein Freund, und der bestimmte einen Frühlingstag, da wollt er kommen, mir die Hand zu drücken, es war so wenig, doch ich weinte drum. Hier dieser sagte, leicht wiegt das Papier, ich liebe dich, und ich sank hin und zagte, als donnere Gottes Zukunft an mein Sein. Der sagte, ich bin dein, und seine Züge sind so verblasst an meinem Herzen hier. Und der, o, deine Worte haben wenig gewirkt, du liebster Mann, wollt ich am Ende gar wiederholen, was der Brief gesagt. Ende von Gedicht 28.